bin die Eins und jeder weiß es. Gib mir das Mic und geh beiseite. Hey, ich bin ein Kerl, der gerne schreibt und gerne streitet. Du bist ein Kerl, der anscheinend gerne fightet. Aber gibt es ein Problem, Ole, dann meidest du die Scheiße. Keiner kann mich leiden, deshalb scheiß ich auf die meisten. Statt paar falschen Freunde hab ich lieber ein paar echte Feinde, die wie Streifenbullen kreisen, doch die Kripos sind versteckt. Damit man es nicht checkt, direkt ermitteln sie verdeckt. Linke Drecksäcke, doch die Kanaks liefern ihre Packs. Vorsicht, Hombre, kurz bevor sie kommen, ist es leider weg. Pech, so mit 14 habe ich's für mich entdeckt. Und jetzt drauf geschissen, ich will noch ein bisschen, weil es schmeckt. Hab das Business gecheckt und übertrag es auf den Rap-Scheiß. Vertraue keinem und gib auf keinsten mein Rezept preis. Ich schreib die Regeln einfach in mein Heft rein. Eckstein, Crackstein, Fleckstein, alles muss versteckt sein. Nicht so einfach wie du, hieß es, man wird entweder Korb oder Verbrecher. Heute sage ich dir dazu Folgendes. Wenn du eine geladene Waffe vor der Nase hast, wo ist dann der Unterschied? Herzlich willkommen hier im schönen K.A., wo die Sirene dröhnt jeden Tag. Hey, ich bin im Viertel ein Star. Völlig egal, wenn sie stören, aber klar ist, wir haben nichts gesehen, nichts gehört, nichts gesagt. Du rauchst meinen Rap durch ein Röhrchen aus Glas. Fürchterlich stark, ein Turn und das war's. Kein Spaß, jetzt bin ich süchtig. Wenn wir fahren, seht ihr nur das Rücklicht. Dann nimmt man im Caddy auf dem Rücksitz. Das Ghetto liegt im Rückspiegel, Tempo 150. Ich hör nicht, wenn sie bellen, denn sie kennen mich nur flüchtig. Und ich kenn für solche Männer keine Rücksicht. Der Haze-Geruch erdrückt dich. Hechel, doch es nützt nichts Verrücktes. Wir stehen auf diese aufgedrehten Wässe. Pausenloser Stress, doch durch den Rauch wird er vergessen. Die wirklich echten Game verkaufen, um zu essen. Da draußen mit den ausländischen Pässen, wie vergessen. Was haben Sie mit den echten Mikroprozessoren angestellt, Frank? Mikroprozessoren? Oh ja, ich hab davon gehört. Sie haben irgendwelche Regierungstypen aus China verhaftet, die Lampenfassungen gekauft haben oder so. Ich kann's kaum erwarten, Ihnen das Grinsen aus der Visage zu wischen. Würden Sie mir nicht viel lieber den Arsch wischen?